Seine Vandalen siedelt der König nicht zersplittert, sondern in und um Karthago geschlossen an. Hier hat er überall den römischen Besitzer vertrieben, um für sein Volk Raum zu schaffen. Er ist von allen Ostgermanenkönigen der rücksichtsloseste und zielsicherste. Die anderen haben ihre Kräfte viel mehr zersplittert. Trotzdem aber bleibt auch das Vandalenreich eine unlösbare Aufgabe. Es ist für sie wie für die anderen Germanen verhängnisvoll, dass ihnen der fertige, ja schon überaltert verwickelte Apparat des Staates und der dem Staate nachgebildete Apparat der Kirche entgegentritt und sie mit der römischen, ihnen zivilisatorisch, keineswegs kulturell weit überlegenen Bevölkerung, die im Stillen die Eindringlinge hasst, zusammenleben. Geiserich bestimmt 477 auf seinem Totenbett, dass jeweils der älteste und erfahrenste aus dem Königshause die Nachfolge haben solle. Es ist das Senioratserbrecht, das der König wohl von den benachbarten Mauren kennengelernt hat. Segen brachte es durch die fortgesetzten Thronstreitigkeiten, die sich nun erhoben, nicht. Ist Geiserich die Geißel der südlichen römischen Küsten, so wird gleichzeitig Attila, der König der Hunnen, die Gottesgeißel vor der Ostrom und Westrom und die Völker, die zu beiden stehen, erbeben. Die Hunnen sind immer noch die fürchterliche Sensation des Jahrhunderts. Ammianus Marcellinus schildert sie als wahre Scheusale, fernab jeder Sitte und Menschlichkeit. Ihr Ungestüm und ihre wilde Kampfesweise sind ebenso gefürchtet wie ihre echt mongolische Vernichtungswut und ihre erbarmungslosen Schlächtereien. In den 30er Jahren des 4. Jahrhunderts treffen wir sie am Rhein. Hier besiegen sie im Bunde mit dem römischen Statthalter Aetius den König Gundahari. Der Burgunder ist mit einem Teil seines Volkes auf der Walstatt geblieben. Rugila hat damals eine große Hunnenherrschaft aufgerichtet. Der Neffe dieses Rugila ist die Gottesgeißel. Attila regiert zuerst mit seinem Bruder Bleda. Nach 11 Jahren beseitigt er den Mitregenten und herrscht fortan von 444 bis 453 allein. Beide römischen Reiche lernen die Gewalt seiner Waffen kennen. In 3 Schlachten hat er 442 die Oströmer besiegt und war bis an die Tore von Konstantinopel gedrungen. Von da ab müssen ihm 750 Pfund Gold als Jahrestribut entrichtet werden. Nun dringt er von neuem vor, diesmal 447 bis zu den Thermopylen gegen die reichen griechischen Städte. Um den Fürchterlichen zu besänftigen, wird das Jahrgeld verdreifacht und ein Stück Landes südlich der Donau an ihn abgetreten. Es ist für die tief gedemütigten Römer ein wahrer Trost, dass der Friedensbrecher sich herbeilässt, die Jahrgelder nicht als Tribut, sondern als Gehalt eines oströmischen Heermeisters, zu dem er ernannt wird, in Empfang zu nehmen. Mit Tributen umschmeichelt, im Besitze unerschöpflicher Beuteschätze, ein verehrter Ringspender, von allen Mächtigen der Welt behutsam behandelt, hält der gewaltige Mann zwischen Theiß und Donau Hof. Wie es dazu geht, schildert der byzantinische Gesandte Priscus sehr anschaulich. Wahrhaftig, dieser Attila ist kein gewöhnlicher Plünderer und Beutemacher, nicht mehr bloß der Menschenwürger, wie sicherlich noch sein Vater. Er ist ein Heerkönig, der in mächtiger Halle inmitten seiner Getreuen sitzt, hier die fremden Gesandten empfängt und den seinen Gelage gibt. Einfach ist seine eigene Art und Lebensweise, aber bei seinem Gefolge liebt er Prunkentfaltung. Er bleibt still und majestätisch, wenn sie sich den Freuden des Mahles und des Gesanges hingeben, immer der Gebieter, immer die gefürchtete Geißel des Herrn. Er glaubt sich von Gott gesendet, besonders seit ihm ein Hirte ein seltsames Schwert gebracht, das er auf der Weide gefunden. Attila hält es für das Schwert des Kriegsgottes. Jordanes schildert ihn als einen Mann, geboren die Völker zu erschüttern, als die Furcht aller Länder. Stolz im Gange mit gebieterischen Blicken, klein von Gestalt mit breiter Brust und großem Haupte, aber kleinen Augen und schwachem Bartwuchse, die Nase stumpf und die Gesichtsfarbe fahl. Sein Hof aber erscheint nach dem Berichte des Priscus gar nicht viel anders, als etwa das Leben in der Halle des Rotgar im angelsächsischen Epos Beowulf geschildert wird. Hier gehen die Fürsten der Ostgoten, der Gepiden, der Rugier, der Heruler aus und ein. Ein Valamir, ein Arnarich sind beliebte Helfer des Königs. Aber er muss sich selbst auch die Beliebtheit bei den Germanen erworben haben, sonst hätten sie ihn nicht mit dem Namen Väterchen, denn das bedeutet Attila, geehrt. Wie vornehm gebietend, ja edel, tritt er doch in der Heldensage auf. Aetius, der römische Statthalter von Gallien, der selber einmal als Geisel am hunnischen Hofe gelebt, muss gewusst haben, welche Gefahr für das römische Reich heraufzog, als der König 451 zum entscheidenden Feldzug gegen den Westen aufbrach. Seltsam genug die Veranlassung des Zuges. Die Kaisertochter Honoria hat ihn gerufen, ihm ihre Hand angeboten. Er solle kommen, sie zu befreien. Attila zaudert nicht, sich einer so merkwürdigen Braut anzunehmen. Er fordert sogleich für sie Anteil an der Regierung des Weströmischen Reiches. Das wird verweigert. So bricht der Hunnenkönig gegen Aetius, den Verweser des Westreiches, auf. Mit dem verschlagenen Geiserich ist er verbündet. Der Hilferuf eines Frankenfürsten gibt seinem Angriff Stütze und willkommenen Anlass. So strömt eine wahre Völkerflut, Hunnen und ihre finnischen Untertanen, stolze Germanenscharen, die Ostgoten unter ihren Königen Walamir, Widemir, Theodemir, die Gepiden unter dem König Adarich, Gerula, Rugia, Skiren, Alanen und ein Teil der Franken der blutigsten Schlacht dieser blutigen Zeit entgegen. Gegen diese unerschöpfliche Sturmwoge, die sich da als sichtbarste und gewaltigste Verkörperung der Völkerwanderung heranwälzt, ruft Aetius die geschulte, aber ungleich schwächere Kraft seiner Legionen zusammen. Er gewinnt die Westgoten, einen Teil der Franken und die Burgunder, die der alten Wunden und des gefallenen Königs grimmig gedenken. So hat auch er eine gewaltige Heeresmacht gesammelt, vor deren Anmarsch Attila die bereits begonnene Belagerung von Aurelianum, also Orléans, aufgibt. Er weicht nach den katalonischen Gefilden zurück, in der Nähe von Troyes, wo er ungern im Juli die Schlacht annimmt, deren ungünstigen Ausgang, gemildert allerdings durch den Tod des feindlichen Feldherrn, ihm Wahrsager geweissagt. Am Nachmittag beginnt der Kampf. Auf beiden Seiten wird mit äußerster Erbitterung gefochten. Der Westgotenkönig Theoderich fällt durch einen Pfeilschuss aus ostgotischer Armbrust, aber die Tapferkeit seines Volkes entscheidet den Tag. Die Westgoten werfen vor Einbruch der Dunkelheit die Hunnen. In der Erschöpfung des endlosen Kampftages sollen sich die gotischen Kämpfer von dem Blute gelabt haben, das in einem Strome über das Schlachtfeld floss. Attila erwartet bei Tagesanbruch, zum Sterben bereit in einer Wagenburg, den Scheiterhaufen aus hölzernen Sätteln neben sich, den entscheidenden Angriff der Gegner. Diese täuscht er durch anbefohlenes Lärmen und Trompetenstöße über die Stimmung des Heeres und das Heer über seine eigene. Aber Aetius rät dem neuen Gotenkönig Torismund, in die Heimat zu ziehen, hier Schatz und Krone zu behüten. So wird der Römer zum Retter des Hunnen, der ungestört den Rückzug antreten kann.